Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 32, Tegel, den 13. November 1795. So leid es mir tut, liebster Freund, so werde ich Ihnen heute doch nur sehr wenige Zeilen senden können. Mein neulicher Fluss im Backen hat sich in das linke Auge gezogen und es so entzündet, dass mir alles Lesen und noch mehr das Schreiben untersagt ist. Ich kann mir nichts Unangenehmeres beim Eingang in den Winter denken als eine Augenkrankheit und bin daher diesmal folgsamer gegen den Arzt, als es sonst meine Art ist. Für das Horenstück meinen herzlichen Dank. Ich habe bis jetzt bloß die Elegie, aber diese von neuem mehrere Male gelesen. Sie enthält einen Schatz von Poesie, und auch für die schlechtesten Urteiler habe ich bei ihr mehr Hoffnung. So etwas, dächte ich, könnte niemand verkennen. Dem Reich der Schatten war sein Urteil vorherzusagen. Es kann bei der jetzigen Stimmung der Leser nur für äußerst wenige gemacht sein. Auch kann es nur entzücken oder gänzlich missfallen. Mit der Elegie ist dies anders. Sie muss auch dem noch gefallen, der in ihren eigentlichen Sinn nur wenig eindringt. Sie werden sich wundern, wenn Sie in Gens Monatsschrift im November eine pindarische Ode von mir von 500 Versen finden werden. Glaubte ich noch daran, dass ich den Pindar ganz übersetzen würde, so hätte ich sie nicht drucken lassen, da ich mit dieser noch in Auleben gemachten Ode, Sie haben sie einmal gesehen, nicht ganz zufrieden bin. Allein ich bin so vom Übersetzen abgekommen, dass ich deswegen eher einwilligte. Für die Horen, wusste ich, konnten sie dieses Stück nicht brauchen. Fällt es ihnen aber einmal in die Hände, so sehen sie es doch an. Ich habe vieles geändert. Mein Auge tränt so, liebster Freund, dass ich nicht weiter schreiben kann. Leben Sie herzlich wohl. Wie viel gäbe ich, um bei Ihnen zu sein? Tausendmal adieu. H. Gens hat im Oktober seiner Monatsschrift einen äußerst braven politischen Aufsatz gemacht, der Ihnen gewiss wegen der Strenge der Deduktion nicht wenig gefallen wird.